Auch in der Bundesrepublik feiert die musikalische, textliche und bildliche Verherrlichung von Gewalt, Grausamkeit und wahrhaft gotteslästerlicher Pornografie einen kräftigen Boom. Zielgruppe: Kinder, heranwachsende Jugendliche. Aus dem Fernsehbeitrag Ihr Kinderlein kommet, Bayerischer Rundfunk 1990. Die Horrorschau im TV-Privatsender beginnt um 15 Uhr. Beste Kinderfernsehzeit. Je schockierender, desto geiler für die Kids. Heavy Metal heißt das und nährt eine ganze Branche. Hip-Hop und Heavy Metal. Die verborgenen Hochkulturen. Ein Feature von Jörg Scheller. Es war mal so einfach. Wer sich vor ein paar Jahrzehnten von Wagner verehrenden Großvätern, von Heintje hörenden Müttern, von frömmelnden Tanten oder von verquasten Kultursnobs abgrenzen wollte, der wandte sich einer der zahlreichen subkulturellen Strömungen der Popmusik zu. Dem Heavy Metal oder dem Hip-Hop zum Beispiel. Fast automatisch bekam er einen Rebellenstatus verliehen. Wie in der eben gehörten Sendung, in der ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender noch im Jahr 1990 vor musikalisch aufgemachten Perversionen warnte, in Zeiten, als Heavy Metal Umsatzrekorde erzielte. Hinter der Kritik an Heavy Metal steckte jedoch nicht nur religiöser Eifer, sondern auch soziale Exklusion. Also in den 80ern auch noch, war es so ein bisschen verpönt als die Musik der Arbeiterklasse. Mittlerweile ist es in allen möglichen Schichten präsent und Anwälte gehen genauso zum Wacken Open Air wie Heizungsinstallateure. Mille Petrozza ist Sänger und Gitarrist von Creator, einer der einflussreichsten und langlebigsten deutschen Metalbands. Er empfängt in der lauschigen Lobby eines 4-Sterne-Hotels in der Schweiz vor einem prasselnden Kaminfeuer. Höflich, unprätentiös und überpünktlich. Das Feuilleton interessiere sich für Heavy Metal spätestens seit dem Erfolg des Wacken Open Airs. Weil es so ein Massenphänomen geworden ist. Meiner Meinung nach hängt das damit zusammen, weil man es einfach nicht mehr ignorieren kann und weil es durch alle Bevölkerungsschichten geht. Früher hing Petrozza in muffigen Kellergewölben ab, spielte in kleinen Clubs, war ein Outsider. 2010 hingegen traten er und andere Metal-Musiker bei der Bewerbung des Ruhrgebiets zur Kulturhauptstadt als Botschafter der Region auf. Die Zeiten ändern sich. Allerdings gesteht Petrozza, dass er in den 80er Jahren sogar selbst noch mit dem Metal fremdelte. Ich war ein totaler Kiss-Fan und bin zum Konzert gegangen, musste damals noch mit meiner großen Cousine dahin. Und die Vorgruppe hieß Iron Maiden. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und Eigentlich war mir schon darüber im Klaren, dass es Rockmusik gab und auch Metal gab, aber ich mochte diese ganzen Gestalten nicht. Als Kind hat mich das irgendwie verschreckt. Die Leute waren mir immer suspekt. Ich dachte immer, das wäre so gefährlich. Aber dann durch diese Comic-Welt, die Kiss so ein bisschen repräsentiert haben, und da ich ja Comic-Fan war und totaler Marvel-Fan, und die hatten nämlich auch eine Kiss-Ausgabe, bin ich dann so zum Metal gekommen. Irgendwie so ein bisschen abgepuffert und bin dann immer mehr in die Extreme gegangen. Also habe ich immer mehr für die Untergrundsachen interessiert und habe dann recherchiert und habe dann auch Sachen gefunden, die ja ultra extrem waren. Und von da an habe ich dann einfach weitergemacht. Irgendwann wird jedes Extrem salonfähig. Zumindest wenn es kultureller Art und im liberalen Westen beheimatet ist. Das hat auch Lemmy Kilmister, der Mitbegründer und Übervater des Heavy Metal, am eigenen Leib erlebt. 15-Jährige tragen mittlerweile Motorhead-T-Shirts. Die Alben der Band belegen vordere Plätze in den Charts. Harald Schmidt und Markus Lanz hofierten Lemmy in ihren Fernsehshows. Das Feuilleton reißt sich um Interviews. Obwohl der Kult um Lemmy fast schon groteske Züge annimmt, trifft man den 69-jährigen Sänger und Bassisten von Motorhead wie eh und je in irgendeinem armseligen Backstage-Raum in irgendeiner Konzerthalle. Neben sich einen Spielautomaten, auf dem Kopf einen Kavalleriehut, einen Totenkopfring am Finger, ein originales eisernes Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg um den Hals. Der Jack Daniels und die Zigaretten hingegen fehlen, seit sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat. Lemmy plaudert über alles, auch Absurdes. Nur mit Fragen zum Wesen seiner Musik sollte man ihn nicht behelligen. The more you analyze something, the more you kill it. Wenn man etwas zu sehr analysiert, dann tötet man es. Man tötet die Freude daran und am Ende bleibt nur kalte Semantik, verstehst du? Das ist doch Schwachsinn, Mann. Analysiert den Rock'n'Roll nicht, denn Rock'n'Roll ist ganz einfach pure Freude. Obwohl er den Rock'n'Roll eigentlich nicht analysieren will, kommentiert Lemmy ihn unablässig. Und verwehrt sich gegen dessen Akademisierung. Natürlich mit erlesenen Vokabeln wie Semantik. Damit ist er in bester Gesellschaft. Es hat seit jeher zum guten Ton der Avantgarden gehört, sich von Bildungsbürgern und artverwandten Blutsaugern abzugrenzen. Trotzdem freut sich Lemmy über den ungeahnten, spartenübergreifenden Erfolg seiner 1975 gegründeten Band im neuen Jahrtausend. Das ist natürlich super, klar. Ich meine, wer würde schon sagen, dass das schlecht ist? Ich kann den Ruhm zwar nicht mehr so genießen wie früher, aber es ist schon in Ordnung. Ich meine, wenn du versucht hast, berühmt zu werden, dann heul nicht rum, wenn du es bist. Der bekennende Drogenliebhaber Lemmy sprach vor einiger Zeit sogar als Experte vor dem Parlament in Wales. Natürlich zur Drogenpolitik. Ich stand also vor diesen Trotteln und man fragte mich, Lemmy, was denkst du über Heroin? Und ich sagte, tja, ihr solltet es legalisieren. Denn genau in diesem Moment setzen sich Typen Hotshots, spritzen sich eine Überdosis und müssen ihr Leben als Kriminelle fristen, um an das Zeug ranzukommen. Wenn man es lizenzieren würde, könnte man es sogar besteuern und noch gut daran verdienen. Tourbotschafter und Parlamentsredner. Als Petrozza und Kilmister ihre Laufbahnen begannen, war Heavy Metal meilenweit von den Schaltzentralen der Hochkultur und des Establishments entfernt. Für die Fans fühlte sich das natürlich gut an. Da war man noch wer. Anders. Gefährlich. So war 1983 auf Metallicas Debütalbum Kill 'Em All von einer Metal Militia, einer Metal Miliz, die Rede. Wer wusste schon, ob sie nicht eines Tages wirklich zum Kampf ausrücken würde? Eine Allianz der Frommen und Anständigen formierte sich zur Gegenmiliz und verschaffte den Geschmähten noch mehr Publicity. Im Jahr 1984, als Heavy Metal so richtig boomte, kanzelte der besorgte Autor Ulrich Bäumer in seinem Buch »Wir wollen nur deine Seele« weite Teile der harten Rockmusik als okkulte Totengräber des christlichen Abendlandes ab. Rockgruppen, die mit dem Okkulten spielen, öffnen sich damit automatisch satanischen Mächten und laufen Gefahr, dass sich der ursprüngliche Spaß schneller mit teuflischem Ernst verbindet, als ihnen lieb sein kann. Satan nimmt okkulte Spielereien ernst. Mit Schrecken muss man immer wieder feststellen, dass er jede Hand, die sich ihm entgegenstreckt, früher oder später in seinen stählernen Griff nimmt und nicht wieder loslässt. Hat sich ein Rockmusiker tatsächlich dämonischen Geistern geöffnet und einen oder mehrere Begleitgeister erhalten, so bleiben diese ständig in dessen Nähe und machen ihn zum Träger geheimnisvoller Kräfte, okkulter Energien. Birmingham in den 1970er Jahren. Stahlindustrie. Fabrikschlote, Motoren, Pubs, gelangweilte Working-Class-Kids. Kein Wunder, dass gerade hier, im Herzen der Industrialisierung, der Heavy Metal entstand. Mit dem Satan hatte das nichts zu tun. Allenfalls brachte er ein wenig Esprit in Tage voller Maloche und Monotonie. Songs wie Metal Gods, der britischen Band Judas Priest aus dem Jahr 1980, zeugten am ehesten vom Unbehagen an der Maschinenmoderne. Heavy Metal war, mit Adorno gesprochen, Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete. In einer verhärteten Welt galt es, selbst hart zu werden. Während die Rebellion im Heavy Metal eher symbolischer und atmosphärischer Natur war, manifestierte sich im US-amerikanischen Hip-Hop eine konkrete politische Dringlichkeit. Die Black Communities suchten nach authentischen Ausdrucksformen und fanden sie im Rap. Der Anti-Vietnam-Kriegs-Song Black Soldier befindet sich auf dem Debütalbum der Last Poets, die um 1970 in Harlem, New York City, den Rap als sozialkritisches, politisch-agitatorisches Genre begründeten. Genau zeitgleich mit der Entstehung des Heavy Metal in Großbritannien. Nach der offiziellen Abschaffung der Rassentrennung in den 1960er Jahren galt es, auch die ungeschriebenen Rassengesetze der US-amerikanischen Gesellschaft zu überwinden. Obwohl der Rap in der heutigen Wahrnehmung überwiegend für einen hedonistischen Lifestyle steht, sind sich viele jüngere Vertreterinnen und Vertreter der Szene seines politischen und sozialen Erbes sehr wohl bewusst. Mir ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass Hip-Hop irgendwie in seiner Entstehungsgeschichte auf jeden Fall eine politische Dimension hat. Natürlich ging es auch darum zu feiern, aber wir wissen auch, dass jede Party eine politische Dimension haben kann. Und ich weiß nicht, ob ich das da einfach rein imaginiere, weil mir das so gefällt, aber ich glaube, so ein Satz wie "Throw your hands in the air, wave them like you just don't care" mag auch sowas heißen wie "Okay, wir vergessen die ganze Scheiße da draußen und machen jetzt hier im Moment unsere Feierei und beziehen uns aufeinander und versuchen uns irgendwie zu regenerieren von Rassismus und sozialer Ausgrenzung und so weiter vor der Türe. Zwischen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt stark für Tod. Die Berliner Rapperin Suki nennt sich auch Queen of Berlin, ein Kofferwort aus Queer und King. Im Büro ihres Labels Springstoff in Neukölln bietet die 1983 geborene Musikerin und Aktivistin Fencheltee an. Suki ist das wohl krasseste Gegenbeispiel zum klischeehaften Gangster-Rapper. Statt Money, Guns and Bitches hat sie Themen im Songrepertoire, die aus Universitätsseminaren stammen könnten. Und es auch tun. Suki ist studierte Genderwissenschaftlerin und rappt bevorzugt über Patriarchalismus, Queerness, Feminismus, Antifaschismus, kulturelle Aneignung, Identität und Exklusion, Staat und Kapital, Feiern und Lernen, Atmen und Atmen lassen. Die Machos und Sozialdarwinisten der Hip-Hop-Szene mögen Sukis Musik als einen Akt der Selbstverharmlosung abtun. Als verkopften Mittelstandsrap, als gereimtes Gutmenschentum, als Ausdruck von Political Correctness. In Wahrheit steht Suki für die im Hip-Hop wie im Heavy Metal immer zahlreicher werdenden Überschneidungen zwischen Club und Universität, Pop und Akademia, Ethik und Ästhetik, Kritik und Unterhaltung. Für eine Abkehr eines Denkens in Kategorien von Entweder-Oder. Also in der Musik selber ist da schon viel angelegt, auch wenn ich jetzt dazu kein Vokabelheft entwickelt habe, ein Wort wie Diskurs irgendwie rap-kompatibel übersetzen kann, sondern das ergibt sich dann halt einfach im Laufe von Strophen, aber auch durch so diese Formate, also das ist halt irgendwie, dass mich das Referat zu bla bla bla in Uni XYZ einlädt und am Abend bin ich halt in dem entsprechenden autonomen Zentrum dazu irgendwie und mache dann halt quasi die Praxis. Genau, also das halt durch dieses Vortrags-, Workshop- und Konzertformat Bündel irgendwie recht offensichtlich ist, dass das, was ich auf der einen Seite theoretisch mir angucke, auch in der Praxis versuche irgendwie zu halten. Im Heavy Metal zeichnen sich ähnliche Veränderungen ab. War das Genre anfänglich zwar kritisch, aber selten politisch, so treten im neuen Jahrtausend vermehrt Musiker in Erscheinung, die soziale, politische und ethische Probleme umtreiben. Einerseits gibt es zwar zivilisationskritische Neuheiden, Okkultisten und rückwärtsgewandte Reaktionäre. Sie träumen von der Zeit der Wikinger, fantasieren von der Rückkehr zur Natur, laben sich an alten Mythen und lassen dazu die atomstromgespeisten Verstärker glühen. Andere hingegen bringen progressive Anliegen aus Punkrock und Hardcore in das Genre ein und öffnen es für den Aktivismus. Und noch etwas hat sich geändert. In den 70er und 80er Jahren war Metal eindeutig männlich. Nun erheben die Frauen ihre Stimmen, auch wenn das im ersten Moment nicht immer hörbar ist. Wenige hätten wohl erkannt, dass Avalanche von einer Frau gesungen, besser geschrien und geröchelt wird. Die Kanadierin Alyssa White Glass ist Sängerin der global erfolgreichen Melodic Death Metal Band Arch Enemy und eine derjenigen Stimmen im heutigen Metal, die das Genre nicht als Trutzburg verstehen, sondern im Gegenteil seine Komplexität, Offenheit und Anschlussfähigkeit betonen. You know, there's more and more women in the genre, which is fantastic. Es ist fantastisch, dass es im Genre immer mehr Frauen gibt. Das ist einer der Gründe, warum ich es so mag. Ganz zu schweigen davon, dass es so avanciert ist. Metal beinhaltet so viele unterschiedliche Elemente und eigentlich gibt es keine Regeln. Du kannst tun, was immer du möchtest. You know, I'm fronting a melodic death metal band, I guess, is what you would categorize. Im Lauf meiner Karriere bin ich die Frontfrau von Arch Enemy geworden, einer melodic death metal band, so würde man sie wohl kategorisieren. Aber ich habe auch eine A cappella-Version von Tchaikovskys Schwanensee eingesungen. Ich glaube nicht, dass normale Popstars oder Countrystars oder Rap-Künstler mit solchen Extremen davonkommen würden. Aber genau das ist Metal. Eine extreme Musik für Menschen, die sehr leidenschaftlich sind. Dass diese Menschen auch intellektuelle und ethische Leidenschaften haben, erscheint mir nur natürlich. Intellectual passions and ethical passions. White Glass ist eine zierliche Frau mit blau gefärbten Haaren und Piercings in Lippe und Nase. 1985 in Montreal geboren, setzt sich die überzeugte Veganerin schon seit ihrer Jugend für Tier- und Menschenrechte und für den Umweltschutz ein. No, I think that entertainers are influencers. Ich denke, dass Entertainer Einfluss haben. Und zwar mit am meisten Einfluss auf der ganzen Welt. Denn nicht alle Menschen verfolgen das politische Geschehen oder nehmen sich die Zeit, sich wirklich mit politischen und sozialen Problemen auseinanderzusetzen. Aber ausnahmslos alle Menschen lieben es, unterhalten zu werden. Meiner Meinung nach besteht ein wirklich wichtiger Teil unseres Jobs darin, unsere Plattform dafür zu nutzen, die Menschen, wenn nicht zu beeinflussen, so sie doch mit unterschiedlichen Konzepten bekannt zu machen. Mit ihrem extremen Gesangsstil bricht White Glass in die Männerdomäne des Metal ein und entwendet den Szenepatriarchen ein wichtiges Distinktionsmerkmal. Waren Frauen früher dazu verdammt, im verführerischen Sirenengesang zu exzellieren oder mit elegischem Tremolo die Herzen zu rühren, stehen ihnen nun alle Ausdrucksformen offen. Deshalb hat White Glass auch kein Problem damit, in einer Castingshow Queens Bohemian Rhapsody auf konventionelle Weise zu intonieren und auf Fotografien betont sexy für den männlichen Blick zu posieren. Ich erinnere mich daran, wie ich mich anfänglich fragte, oha, kommt das nicht ziemlich hässlich rüber, wenn ich so herumschreie? Doch sobald ich damit begann, dachte ich mir, hey, das macht Spaß. Was schert es mich also, ob es hässlich wirkt? Überhaupt denke ich nicht, dass es hässlich, sondern dass es sehr cool und sehr attraktiv ist, wenn Frauen in einem von Männern dominierten Genre Fuß fassen und ihm ihren Stempel aufdrücken. Manche Frauen tun das, indem sie mit ihrer Sexualität offen umgehen und fühlen sich damit wohl. Andere Frauen hingegen sind nicht so sehr auf ihr Image fokussiert und geben einfach eine solide, aggressive Performance. Und dann gibt es da noch alle möglichen Zwischentöne. Ich finde nicht, dass man irgendeine Frau für das kritisieren sollte, was sie hier tut. Schließlich ist das noch neu für uns. Wir erschließen uns hier ein neues Territorium und jede Band mit weiblichen Mitgliedern wirkt immer noch befremdlich wie das neue Kind in der Schulklasse. Man wird uns auch weiterhin für fast alles kritisieren, was wir tun. Vom Machotum zur Emanzipation, vom Entertainment zur Ethik, von der Theorie zur Praxis. Die alten Unterscheidungen sind hinfällig. Ist die Popkultur niederschwellig? Von wegen. Nur für diejenigen, die sich hartnäckig weigern, ihre Hürden wahrzunehmen. Unlängst wurde am New College Nottingham der Studiengang Metal Studies eingerichtet. Die Professur für populäre Musik an der Universität Siegen wurde mit einem Metal-Experten besetzt und Rap-Lyrik wird an Schulen interpretiert wie einst die von Friedrich Schiller. Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. Oder wie die von Johann Wolfgang von Goethe. Die Lust zu reden kommt zu rechter Stunde, und wahrhaft fließt das Wort aus Herz und Munde. Ich sah mich um an vielen Orten, nach lustigen, gescheiten Worten. An bösen Tagen musste ich mich freuen, dass diese die besten Worte verleihen. Mein erster Impuls ist tatsächlich eher, mir so ins Fäustchen zu lachen und zu sagen, guck mal, siehste, jetzt stehen die Sachen von mir in irgendeinem Heftchen, was die Deutschlehrer im Deutschunterricht anführen, Ich treffe auch regelmäßig Lehrer, die irgendwie Sachen von mir für den Unterricht benutzen. Und früher haben sie mir erzählt, ich hätte keine Ahnung von Literatur und Gedichten und könnte Goethe nicht interpretieren. Wenn nackte Füße ungelebte Freude tanzen. Ungeliebte Schatten Licht an sich lassen. Auf der anderen Seite, da ich selber weiß, dass ganz oft, oder nicht ganz oft, aber das auch regelmäßig, vor allem dass Interpretationen oft auch echt daneben liegen, weil sehr viel rein fantasiert wird, finde ich, wenn man das als Diskussionsgrundlage, wenn man Texte oder Entwicklung als Diskussionsgrundlage nutzt und sie quasi ernst genug nimmt, um sie sich anzuschauen, dann finde ich das sehr begrüßenswert. Und plötzlich jemand kommt, der das Licht anknipst. Ein kalter Tag im Januar 2015. Der deutsche Rapper Kurs ist nach langer Abstinenz mit seinem Album Uns wieder auf Tour und hat Halsschmerzen. Trotzdem lässt er sich nicht nehmen, über seine Rap-Philosophie zu plaudern. Er trägt mittlerweile Vollbart, sein Blick ist von fast schon erschreckender Klarheit. Vielleicht liegt es daran, dass er sich vor kurzem zum Systemic Coach und Change Manager hat ausbilden lassen. Sie fallen. Und ich bin wieder bei mir. Wie Suki ist Kurs weit entfernt vom Sex- und Gewaltrap, auf den sich die Massenmedien gierig stürzen. Aber er beobachtet, dass sich selbst in den schrillen, krassen Genres des Hip-Hop ein Wandel andeutet. Ich freue mich über den Straßenrap heute, im Gegensatz zu über den von vor 10 Jahren. Denn der heutige ist einfach qualitativ viel hochwertiger geworden. Mittlerweile ist es so, dass die Leute natürlich immer noch gerne schockieren, aber dass einfach die künstlerischen Fertigkeiten dahinter viel, viel höher sind. Und zum Beispiel, ich höre sehr gerne Haftbefehl, so als Beispiel, ist ja als das absolut aktuelle Beispiel, weil mir der Typ einfach als Rapper und als Künstler wahnsinnig gut gefällt und weil ich auch irgendwie verstehe, wo der herkommt und so weiter. Und weil er auch viel Humor hat. Und Straßenrap früher hatte einfach keinen Humor. Meine Welt, Welt, was könnte ich dir erzählen? Ich sitze im SLAMG und bin häufig Geld am Zählen. Was ist mit Geld? Geld, Geld, Geld ist nur Papier und Papier ist nur zum Arsch aufwischen. Da habt ihr kapiert? Haftbefehls Album Russisch Roulette steckt voller derber Provokationen und zielt bewusst unter sämtliche moralische Gürtellinien. Dessen ungeachtet wurde es von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als komisch perfekt, einfach perfekt bezeichnet. Sogar das linksalternative Indie-Magazin Das Wetter sieht in Haftbefehls Rap trotz hohem Macho-Faktor eine Kunstrichtung der Realness, also Wahrhaftigkeit. Eine Kunst mithin, die sich direkt und ungeschönt mit gesellschaftlichen Realitäten auseinandersetzt und ihnen Ausdruck verleiht. Nun, Hip-Hop besteht ja aus einer Anzahl von Aufführungen. Und das heißt, es gibt Battles, es gibt Jams, es gibt Konzerte, es gibt Partys. All diese Formate sind Aufführungsformen, bei denen man nicht nur sagen kann, dass sich die Menschen, die dorthin kommen, in Szene setzen, sondern gerade im Hip-Hop ein Paradox erzeugen. Nämlich, einerseits setzen sie sich selbstverständlich in Szene, wie bei anderen Aufführungen auch. Aber auf der anderen Seite ist gerade im Hip-Hop extrem wichtig, dass dies als real, als echt beglaubigt wird. Und nicht als Inszenierung. Gabriele Klein ist Soziologieprofessorin an der Universität Hamburg. Mit Malte Klein hat sie das Buch Is This Real? Die Kultur des Hip-Hop verfasst und beleuchtet darin die Rolle von Theatralität, Performativität, Globalität und Postindustrialisierung im Hip-Hop. In der einschlägigen Fachliteratur zum Heavy Metal wiederum werden seit langem die Parallelen zur klassischen Musik, zum Theater und zur Oper thematisiert. Neuerdings trifft man Musiker aus dem extremen Teil der Metal-Szene sogar auf Lyriklesungen. Martin Stricker, Bassist der schweizerischen Extremmetaller Celtic Frost, wie er bei einem Kunstevent ein Gedicht des Künstlers Stephen Shearer rezitiert. Shearer vertrat Kanada 2011 auf der Biennale von Venedig. Stricker ist ein Urgestein des Heavy Metal. Früher galt er in seiner Heimat als bedrohlicher Okkultist. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer der Zürcher Gastro- und Partyszene. Ein Mann mit profundem Allgemeinwissen und ein wortgewandter, intelligenter Gesprächspartner. Die Metal-Insignien trägt er weiterhin. Lange Haare, mythischer Vollbart, Black Sabbath Hoodie. Grundsätzlich würde ich sagen, Heavy Metal ist faszinierend, weil es thematisch zeitlos ist. Also nur schon dieses Black Sabbath Horrorfilm-Thema. Das sind so wie die klassischen Horrorfilm-Figuren, die sind auch zeitlos. Ein Graf Dracula ist ja in sich selber schon eine Figur, die in der Zeit verloren ist. Der aus einer Epoche stammt, die lang vergangen ist. Dieses feudale Europa, dieses Europa der Fürsten und Könige, das jetzt vergangen ist und der Dracula ist das letzte Überbleibsel dieser Blutsauger aus dieser vergangenen Epoche. Ne? Aber immer noch heutzutage präsent, hat es ja geschafft, bis jetzt in die Moderne, in die digitalisierte Moderne sich rüber zu retten. Also Bram Stoker hat da eine zeitlose Geschichte geschaffen und ich glaube, das ist auch das, was im Heavy Metal sind diese Themen das, was die Faszination ausmachen. Wenn Stricker Parallelen zwischen der Literaturgeschichte und Heavy Metal zieht, dann ist er in bester Gesellschaft. Wer sich derzeit mit Heavy Metal und Hip-Hop beschäftigt, wird zwar weiterhin Vorbehalten und allerhand Vulgären begegnen, doch während das ermattete Bürgertum Goethe gegen PowerPoint eintauscht, Kompetenzen anstelle von Bildung setzt und sich dabei, schenkt man Kulturkritikern wie Norbert Bolz, Peter Sloterdijk oder Konrad Paul Liessmann glauben, langsam auf Haustierniveau hinunterschraubt, währenddessen also wachsen in Heavy Metal und Hip-Hop neue Hochkulturen heran. Die Band Botch besingt den avantgardistischen Künstler Piet Mondrian und geißelt seine hochfliegenden Träume als entrückte Fantasie. Sozialkritische Kunstgeschichte, wie man sie bislang nicht kannte. Gebrüllt statt doziert. Und worüber wird im Hip-Hop nochmal am liebsten gerappt? Teure Uhren, schnelle Autos, sexy Wackelpopos? Yes, 2001 veröffentlichte der Rapper Saul Williams Amethyst Rockstar, ein Album, das im Genre neue Maßstäbe setzte. Der Predigersohn aus Los Angeles prangerte den Materialismus unter seinen Kollegen an und zielte auf die ganze Fülle der Existenz zwischen Predigt und Slam-Poetry, Intellekt und Körper, Aktivismus und Esoterik, Reflexion und Religion. Überhaupt die Religion. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time. Im Intro ihres Hits The Number of the Beast aus dem Jahr 1982 zitierte die britische Metalband Iron Maiden eifrig aus der Offenbarung des Johannes. Blasphemie? Hatte Ulrich Bäume doch recht? Mitnichten. Die Offenbarung ist die ästhetische Blaupause des Metal. Im Vergleich mit den übrigen Schriften des Neuen Testaments ist die Offenbarung mit ihren Fantasy-filmreifen Endzeitszenarien eine Art sakrales Metal-Album. Bedrohlich, halluzinatorisch, mystisch, aber bis ins Detail durchstrukturiert. Genau diese Dialektik kennzeichnet auch den Heavy Metal. Für den Untergang fühlt er sich ohnehin zuständig. Und auch für die Ästhetik und Inhalte der Religion. Das Überraschende daran, das Interesse ist durchaus wechselseitiger Natur und anders als in den 80er Jahren zunehmend unvoreingenommen. Zürich. Religionswissenschaftliches Seminar. Hübsch gelegen, gegenüber vom Kunsthaus, wo die Elite vom Zürichberg ihren Kulturhunger stillt. In der nahegelegenen Musikschule holen Mütter im Pelzmantel ihre Kinder im SUV vom Cellounterricht ab. Ältere Herren mit Hüten gehen die Straße entlang, die Hände hinterm Rücken verschränkt. Im obersten Stockwerk des Seminars indes forscht Anna-Katharina Höpflinger. Zu Religion und Visualität. Zu Ophänomachologie. Zu Religionsgeschichte der Antike. Zu Heavy Metal und Religion. Unlängst hat sie mit Florian Heesch das Buch Methoden der Heavy Metal Forschung herausgegeben. Ein Titel, der in den 80er Jahren undenkbar gewesen wäre. Ich bin wirklich durch diese visuelle und materielle Inszenierung hineingekommen. Also was mich interessiert hat, ist, wieso tragen die verkehrte Kreuze und apokalyptische Darstellungen oder auch Darstellungen aus der Bibel. Also in der Schweiz gibt es eine Band, Shamash, die hat ein schönes T-Shirt mit biblischen Motiven drauf von Gustave Doré. Also so diese Frage, was soll diese ganze Inszenierung? Ja, was soll sie, die Inszenierung der Religion im Metal? Kritisieren? Stimulieren? Verführen? Ist es der Reiz des Mystischen, des Exotischen in einer entzauberten Welt? Ist Metal letztlich Transzendenzersatz? Religion ist dumm. Alle Religionen auf der ganzen Welt haben sich früher oder später in Dreck verwandelt. Und alle Massenmorde in der Geschichte gehen auf Religion zurück. Für Lemmy Kilmister hat Religion in der Rockmusik nichts verloren. Selbst Kommunismus und Nationalsozialismus hält er für Ersatzreligionen. Gelten lässt er einzig den Rock'n'Roll. Als True Religion, die einen nie hängen lasse, komme was wolle. Tanzen könne man dazu schließlich immer noch. Nichtsdestotrotz ist religiöse Symbolik ein zentraler Gegenstand des Metal-Genres. In den Texten, auf den T-Shirts, auf den Plattencovern. In radikaleren Subgenres wie dem Black Metal sind damit durchaus ideologische Positionen verbunden. Im klassischen Metal jedoch kaum. Ich komme immer mehr auf die Idee, dass es eine Inszenierung ist. Und zwar, dass quasi die Realität abgebildet oder inszeniert wird durch eben die Ästhetik. Also es geht nicht so sehr um die Semantiken dahinter. Also das heißt, ein verkehrtes Kreuz heißt nicht, dass jemand wirklich bei der Church of Satan oder sowas ist, sondern es geht um die Inszenierung eines bestimmten Weltbildes. Es geht nicht um ein Glaubensbekenntnis, sondern es geht um Identität, um also ein Zugehören zu einer Szene, eine Abgrenzung gegen andere Szenen, um auch Reglementierungen, um Weltbilder, um solche Dinge. Viele Narrative der Religionen werden im Metal aufgegriffen, kritisiert, ästhetisiert oder profaniert. Allen voran die Apokalypse. Da entpuppt sich selbst der Agnostiker und Anarchist Lemmy als klassischer Prophet. Schauen Sie doch nur, was wir angerichtet haben. Wir haben die eine Hälfte der Erde zerstört und nun sind wir dabei, die andere zu zerstören. Wir bringen die Meere um, da gibt es Gegenden, die komplett verödet sind. Und jede freie Stelle übergießen wir mit Beton. Wir haben es vermasselt, Mann, wir haben die falsche Abzweigung genommen. Dass die Welt fertig ist, weiß man nicht nur im apokalyptischen Heavy Metal. Alle Häuser sind verpixelt und die Kinder sind im Bett. Ganz Dubai hochgezogen und Sylt ist endlich weg. Alles erledigt, die Welt ist fertig. Wir bedanken uns für jede Mitarbeit ganz herzlich. Alle Straßen sind geteert, Gelsenkirchen liegt am Meer. In Grönland wachsen Palmen, alle Groschen sind gefallen. Zeitumstellung abgeschafft, alle Tattoos abgemacht. Keine Ampel zeigt mehr rot, wir lassen das jetzt so. Früher Blödel-Act, heute anschlussfähig an Kunst und Diskurs. Ihre Spezialität ist die ironische Aneignung des Kapital- und Werbesprechs. All der sprachlichen Idiotien der Konsumkultur und der sektenartigen Rhetorik neoliberaler Power-Performer. Die Hip-Hopper von Deichkind frönen einem neuen Spaß-Surrealismus, voller Wortschöpfungen und Aphorismen, die einem Kurt Tucholsky oder Karl Valentin zur Ehre gereichen würden. Evolution. Bück dich hoch. Alles muss man selber machen lassen. Like mich am Arsch. Niveau weshalb warum. Männer brauchen Urlaub. Urlaub vom Urlaub. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Je tiefer man in die Materien von Heavy Metal und Hip-Hop eintaucht, je augenscheinlicher deren tausendfache Verästelungen, Bezugnahmen und Transformationen werden, desto stärker drängt sich die Frage auf, ob es sich für Kulturwissenschaftler wirklich noch lohnt, die tausendste Impressionistenausstellung zu besuchen oder sich durch die tausendste Dissertation zu James Joyce zu quälen. Sollte man sich nicht dorthin begeben, wo Schätze zu bergen sind? Wo Goldgräberstimmung herrscht? Sollte man sich nicht mit der Nietzsche-Rezeption im Black Metal befassen, Gendercodes im Glam Metal studieren und den Niederschlag des Postindustriellen im Hip-Hop analysieren? Oder ist die Trennung zwischen High- and Low-Culture doch noch virulent? Gabriele Klein. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, wo Paratexte produziert werden, das heißt Kritiken, Programmhefte, Zeitschriften, Interviews und dergleichen, die in irgendeiner Weise das, was in der kulturellen Praxis passiert, rahmen. Und für diese Paratexte sind gerade im Hip-Hop eine Menge Menschen verantwortlich, die, so könnte man sagen, legitime Sprecher der Hochkultur sind. Mhm. Professoren, Schriftsteller, angesehene Musikkritiker und so weiter, die in entsprechenden Magazinen oder Zeitschriften schreiben oder in bestimmten Fernsehsendungen auftreten und dergleichen. Also die eben Sendungen sind, die sich ein anderes Publikum hat. Das heißt noch nicht, dass die Popkultur als solche nicht nach wie vor in dem Diskurs um High- und Low-Culture immer wieder marginalisiert wird, mit einem Distinktionsargument, um die sogenannte Hochkultur auch weiter zu rechtfertigen. Ja, Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Studierenden, liebe Fans, liebe angereiste Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, liebe Pressevertreter und liebe alle, die ich jetzt nicht begrüßt habe, namentlich herzlich willkommen an der HBK Braunschweig, herzlich willkommen in Braunschweig, herzlich willkommen auf der Tagung Metal Matters, Heavy Metal als Kultur und Welt. Heavy Metal als Kultur, als Welt, nicht mehr als Gegenkultur, nicht mehr als Gegenwelt. An der Hochschule der Künste Braunschweig bot sich im Jahr 2010 ein Bild, das auf Nicht-Initiierte kurios wirken musste. Da stehen die Wissenschaftler und Tagungsorganisatoren Rolf Nohr und Herbert Schwab vor einer Wand aus Marshall-Boxen. Vor ihnen ein Meer aus schwarzen T-Shirts mit Metal-Emblemen. Ein Publikum, bei dem nicht klar ist, wer Fan, wer Referent, wer Theoretiker, wer Praktiker, wer beides ist. Ich würde sagen, dass Heavy Metal vielleicht von so einer Bedingung des Fast geprägt ist, dass es immer fast innovativ ist, aber bei den meisten Menschen, bei den Mainstream-Medien eben nicht als innovativ anerkannt wird. Es ist fast politisch, aber es hat immer noch regressive Tendenzen. Es ist auch irgendwie eine Kultur, die vielleicht niemals neu gewesen ist, niemals eindeutig neu. Sie war irgendwie immer da und es bilden sich natürlich immer neue Strömungen, aber sie ist vielleicht niemals eindeutig neu gewesen. Das führt eben dazu, dass sich Heavy Metal immer verweigert, dem Mainstream, und dadurch eben auch sehr politisch wird. Es ist gerade dieses Fast, dieses Unbestimmte der Kultur, was eben den Fans die Möglichkeit gibt, sich an sie anzubinden und eben ihre Identität in diesem Verhältnis zu konstituieren, als Protest eben auch, als wirklichen Protest gegenüber den Mainstream-Kulturen. Herbert Schwab trägt Hornbrille und unauffällige Kleidung, spricht mit leiser Stimme, hat über die Erfahrung des Gewöhnlichen promoviert. Er verkörpert einen neuen Typus des Metal-Exegeten. War die Forschung einst nur in der Szene selbst verankert, so zieht sie heute weite Kreise. Bei Metal Matters öffnet sich das Feld. Die Luft hängt voller Fremdwörter. Bourdieu und Foucault-Zitate machen die Runde. Man diskutiert über Gender, Transzendentalismus, Diskursanalyse, Machtstrukturen, Mystik, moderne Begriffe, Performativität, Körperlichkeit, Semiotik, Ästhetik. Es ist ein irrsinnig wichtiges, bedeutungsproduzierendes Sozialisationsprojekt. Man geht durch Metal durch in seiner Pubertät. Rolf Nohr, Professor für Medienästhetik und Medienkultur. Vielleicht mehr männlich, ich weiß es nicht, ich kenne keine Zahlen, vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht. Man verlässt den Metal dann vielleicht auch wieder oder man bleibt dabei. Aber es ist eine Phase, die über Generationen hinweg, könnte man fast schon sagen, jetzt vollzogen wird. Ja? Metal ist ein Mehrgenerationenmodell. Das unterscheidet es ganz massiv von anderen Subkulturen und Avantgarden. Auf der Konferenz stellt sich schnell heraus, dass Heavy Metal kein geschlossenes System ist, wie es vordergründig scheinen könnte. Er ist vielmehr zersplittert in Myriaden von Ismen. Immortal, Black Metal. With every tone. At the gates of Hagarethers. Melodic death metal. The world is born to a pale as a dash. Swallow by earth itself. Life's really a chocolate box. Some do without, others have plenty. It sticks in my throat. My stomach's in knots while your box is so full. Skyclad, folk metal. Empty. Artificial Brain, Avantgarde Metal. Warbringer, Thrash Metal. Korn, Nu Metal. Die Ausdifferenzierung des Metal-Genres ähnelt auf verblüffende Weise der Ausdifferenzierung der bildenden Kunst um das Jahr 1900. Impressionismus, Pointillismus, Fauvismus, Futurismus, Expressionismus, Kubismus, Konstruktivismus, alles modernistisch und doch grundverschieden. In den 80er Jahren war die Avantgarde dann institutionalisiert und der einst anrüchige Picasso hing in jeder zweiten Zahnarztpraxis. Heavy Metal scheint einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Wenn aber das Anything Goes im Metal herrscht, was ist Heavy Metal dann eigentlich? Doch hoffentlich auf jeden Fall laut, hart, schnell. Es muss schon lange nicht mehr laut, hart und schnell sein, sagt ausgerechnet der Extrem-Metaler Martin Stricker. Sondern es muss laut, hart und schnell wirken vielleicht zwischendurch. Mal abgesehen davon, dass die Langsamkeit im Heavy Metal auch ganz, ganz, ganz spezifische und explizite Ausdrucksformen gefunden hat. Es gibt Genres wie den Doom Metal, der sich auch in Subgenres ausrichtet, wie Funeral Doom zum Beispiel. Das ist sehr orchestral, sehr episch ausgewalzter Doom Metal. Man darf ein gewisses Tempo nicht überschreiten, respektive wenn, dann nur, um Brüche zu schaffen, um der Langsamkeit mehr Fläche und mehr Raum und mehr zusätzliche Dimension oder zusätzliche Dynamik zu geben. Ähnlich unübersichtlich stellt sich für Gabriele Klein die Lage im Hip-Hop dar. Wir können heute nicht mehr im Hip-Hop in irgendeiner Weise von authentischen Kulturen sprechen, weil Hip-Hop insgesamt weltweit eine Kulturpraxis ist, die sich im Spannungsfeld von Globalität und Lokalität, also lokalen Praktiken und globalen Phänomenen abspielt. Das heißt, keine lokale Praxis, ob sie in Samoa stattfindet, in Sao Paulo, in Kapstadt oder sonst irgendwo auf der Welt, ist unabhängig von dem global zirkulierenden Zeichensystem des Hip-Hop. Weil im Hip-Hop nicht die Instrumentierung, sondern die Sprache zentral ist, vollzieht sich über sie auch die Ausdifferenzierung. In den USA über den Slang, im deutschsprachigen Raum über den Dialekt. Vor allem in Österreich, wo man statt von Gangster von Slangster-Rap spricht und in der Deutschschweiz. Mimics, Luzerner Dialekt. Lick, Zürcher Dialekt. Momo escape mir auch. Momo, das sieht man. Sie sagt, sie können nicht klagen und das sieht man so. Low und Le Duc. Berner Dialekt. Momo, das sieht man an. Yeah. Hörst du das vor? Erstens, erstens. Bebo und Liquid. Bayerischer Dialekt. Erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens, erstens Kopfhörer auf, schon bumpert der Beat in die Stirn. Lahm im Zug, schließt die Augen, so muss es klumpert nicht her. Moss, Kohle, österreichischer Dialekt. Was macht es nicht wert? Es gibt noch Sachen, die so funken, trotz an Klumpen im Herz. Weil Hip-Hop und Heavy Metal so komplex geworden sind, weil sie hohe Ansprüche an die Praktizierenden und Reflektierenden stellen, ist es kein Wunder, dass sie an Schulen und Hochschulen erlernt werden können. Hip-Hop etwa ist tief eingesickert in die zeitgenössische Tanzausbildung. Und in New York existiert seit geraumer Zeit eine Schreischule, in der Metal-Sänger immer krassere und raffiniertere Stimmtechniken erlernen. Aber im Zentrum des Metal steht natürlich weiterhin die Gitarre. Was wir hier gehört haben, war ein Riff aus Bleed von Meshuggah, eine Band, die indische Rhythmen mit Metal vermischt und das auf hohem technischen Niveau, was mich sehr fasziniert. Ein Proberaum nahe der Münchner Theresienwiese, mehrere Stockwerke unter einem Flüchtlingsheim. Hier übt, komponiert und unterrichtet Jan Zerfeld. Studierter Jazzmusiker, Gitarrendozent an der Popakademie Mannheim und musikalischer Leiter bei den Nibelungenfestspielen Worms 2015. Was wir hier gehört haben, war tatsächlich ein 27/16-Takt. Allerdings Meshuggah machen das Headbang-konform, nämlich in einem Viervierteltakt. In dem Fall habe ich jetzt 4 27/16-Takte hintereinander gespielt und zwar in einen 27/4-Takt zusammengefasst. Das heißt, wir haben dauernd ein Viertelbeat. Das heißt, es verschiebt sich durch die Takte durch. Einmal kurz den 27/16 zur Demonstration, wie er aufgeteilt ist, in 7-7-5-3-5. Macht zusammen 27. Ja? Und zwar 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5, 1-2-3, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Bereits seine Diplomarbeit verfasste Zerfeld über Meshuggah. Heute fusioniert er mit seiner Band Panzerballett Metal, Jazz und andere Genres zu progressiv-experimentellen Songs. Die Annäherung von Heavy Metal an die Hochkultur verfolgt er mit wachsendem Interesse. Die Verbindung von Metal und Klassik, da gibt es ein Konzert von der Band Dimmu Borgir aus Norwegen, die Dark Metaler, und die sind mit Sinfonieorchester aufgetreten. Es ist sehr ausgewogen und das Lustige ist, man hat eben dieses Gefälle, man hat die orkhaft anmutenden Metal-Musiker, die mit dem hochgebildeten, hochausgebildeten, hochkultivierten Musikern des Sinfonieorchesters zusammenspielen, aber ein in sich homogenes, großes Ganzes erzeugen, was überzeugt. Was Metal und Klassik verbindet, ist das Prinzip plus ultra. Es geht immer noch mehr, noch besser, noch größer, noch kunstvoller. Ja, es ist tatsächlich festzustellen, es gibt kein popkulturelles Genre, in dem die Virtuosität des Musikers so gefragt ist wie im Heavy Metal. Musiker bringen mittlerweile so hohe technische Fertigkeiten mit und sind so fit. Es geht um höher, schneller, weiter, komplexer, krasser, virtuose Soli, ungerade Metren, krasse Polyrhythmiken. Ja, die Grundidee von Heavy Metal ist eigentlich etwas Zeitloses. Metal geht einher mit den technischen Errungenschaften und Möglichkeiten, die wir jetzt im letzten Jahrhundert hatten. Wenn es früher gegangen wäre, gäbe es bestimmt Musiker, die gerne darauf zurückgegriffen hätten, zum Beispiel. Also Wagner wäre so ein Beispiel für mich, der ist eigentlich im Grunde Mettler gewesen. Also wenn der die Möglichkeit gehabt hätte, verzerrte E-Gitarren und Bombast-Schlagzeug einzubauen, das hätte er garantiert gemacht. So schließen sich die Kreise. Der Schocker von heute ist der Klassiker von morgen. Und ist es in der bildenden Kunst längst möglich, via Promotion zum Doktor Kunst zu avancieren, so bewegen sich die Subkulturen der Popmusik in dieselbe Richtung. Ein Dr. Metallus oder ein Professor Rap ist in Zukunft nicht auszuschließen. Auch die Popakademie in Mannheim strebt das Promotionsrecht an. Doch vermutlich war es nicht das, was Lemmy Kilmister meinte, als er 1986 seinen Song Dr. Rock schrieb. Hip-Hop und Heavy Metal. Die verborgenen Hochkulturen. Ein Feature von Jörg Scheller. Es sprachen Sören Wunderlich, Daniel Wiemer und Clara Deutschmann. Ton und Technik Eva Pöpplein, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Redaktion Tina Klopp.